Hallo und herzlich willkommen zum Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und heute gibt's einen Blick in die Vergangenheit. Wir reisen zurück ins Jahr 2010 und haben für euch aus dem Archiv vom damaligen Blogcast die Folge 98 vom 15. April und die Folge 99 vom 1. Mai 2010. Das sind ganze 16 Jahre, die wir heute mal in die Vergangenheit reisen. Auch im Namen von René und Marc wünschen wir euch dabei gute Unterhaltung und viel Spaß. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder zum regulären Podcast. Bis dann. Und jetzt viel Spaß mit dem Blogcast bei blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Ja, 98. Folge, mitten im April. Wir trauen uns wieder auf die Straße. Ja. Ja, wo sind wir heute? Erzähl, René. Wir sind am Ostkreuz. Am Ostkreuz. Man hört es auch ein bisschen. Jetzt werden alle Berliner sich freuen. Wir sind draußen in Berlin. Ist quasi der sicherste Ort jetzt im Moment. Ja, jetzt wieder, ne? Das war die Woche anders, aber dazu kommen wir gleich. Ja, Bahnhof Ostkreuz, warum sind wir denn eigentlich hier? Ja, weil du gesagt hast, lass uns mal herfahren. Genau, da haben wir es nicht so weit von Arbeit wahrscheinlich. Nee, weil du mir mal das Ostkreuz zeigen wolltest. Ja, und hier stehen wir recht zentral auf dem Ringbahnsteig und haben einen super Blick über die ganze Baustelle. Denn das Ostkreuz wird saniert, umgebaut. Na? Sehr grauenhaft aus. Ja, der Ostkreuz, das gibt es ja auch schon ziemlich lange und wenn man so will, wir haben mal ein paar Fakten rausgesucht, so zur Information, wenn wir schon mal hier sind. Das Ostkreuz ist der mit am meisten frequentierteste Umsteigebahnhof in Berlin. Und warum? Weil 9 S-Bahn-Linien hier aufeinandertreffen. Aus den verschiedensten Himmelrichtungen. Richtig. Und jetzt zähl dir nochmal auf. Die 9 S-Bahn-Linien, die aufeinandertreffen? Genau. Das kann man sich eigentlich denken. Das ist die Ringbahn zum Beispiel gerade. Ja, in beide Richtungen. Lukas, wir haben wieder Ringbahngeräusche. Ja. Diesmal Ringbahn- und S-Bahn-Geräusche. Toll. Genau. Und in alle Richtungen Nordwest, Ost-West und Nord-Süd-Richtung, genau. Der Ostring. Und das ist natürlich ideal hier zum Umsteigen, ne? Aber es ist halt in den letzten Jahren immer schlimmer geworden, immer baufälliger und jetzt hat man sich mal entschieden, loszulegen. Hast du irgendwelche geschichtlichen Hintergründe zum Ostkreuz? Definitiv. Also, leg mal los, mich täglich steigen unter anderem hier 100 bis zu 140.000 Menschen um. Das ist ganz schön viel. Wenn man jetzt... Ich fahre ja jeden Tag hier lang. Du fährst ja nur vorbei manchmal. Nee, du fährst gar nicht vorbei. Ich fahre hier gar nicht lang. Ich bin mehr der Underground. Genau, du lebst im Untergrund. Ja. Nein, hier ist im Berufsverkehr echt viel los. Und bei den bekannten S-Bahn-Problemen der letzten Monate und Jahre... Hat Ostkreuz sicherlich mal eine Rolle gespielt. Hat es sehr gelitten, das Ostkreuz, ja. Ach so, okay. Genau. Und ja, 1882 wurde dieser Bahnhof hier eröffnet. Und damals hieß es noch Stralau-Rummelsburg. Aha. Weil da drüben ist ja Stralau, als okay. Stralau. Und Rummelsburg ja auch. Seit 1800 wann? 82. Das heißt, seit 1882 gibt es schon S-Bahnen. Ja. Ich denke mal, ist früher... Ist das einer der ersten Bahnhöfe hier gewesen? Der Ring, das der ist dann sehr alt wahrscheinlich. Der Ring hat lange Tradition. Natürlich auch durch die Wände, nicht durch die Wände, durch die Mauer... 40 Jahre lang geteilt und unterbrochen. Ach so. Ging ja nicht anders. Ja. Ne? Und früher gab es hier, wo wir jetzt stehen, noch diese Nord- und Südkurve. Wir stehen jetzt auf, dem neuen angebauten Teil, ne? Sehe ich das richtig? Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Okay. Genau, also... Der alte Hund. Der ist weg, wie du siehst. Ach, der war da vorne? Ja. Ah, okay. Genau, und... seit den 20er Jahren gab es schon Bestrebungen, diesen Bahnhof zu sanieren, weil der halt ziemlich baufällig war. Ne? Und ich habe gerade noch vergessen zu sagen, dass der seit 1933 Ostkreuz heißt. Aha. Ja. Na, da müsste man ihn doch eigentlich umbenennen, oder? In was denn? Na, er hat ja auch einen Spitznamen. Ossi? Nein. Rostkreuz. Weil er halt so alt und baufällig ist. Wie? Rostkreuz. Ach, Rostkreuz. Wegen rostig, alt. Ja. So wird er im Sprachgebrauch auch genannt. Das höre ich zum ersten Mal, aber ich komme ja auch nicht so oft vorbei. Du kommst ja auch nicht aus Berlin. Genau, also Nord- und Südkurve gab es früher mal. Und ja, du kennst sicherlich noch die, was ist es jetzt, die Nordkurve? Ich glaube, die Nordkurve oder was ist die Südkurve? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, in welcher Himmelsrichtung wir sind. Also die Verbindung vom Treptower Park direkt zur Warschauer Straße. Sagt dir bestimmt noch was? Also von da direkt hier rüber? Nee. Egal. Wird wieder aufgebaut. Also, und die Gleise, die hier quasi jetzt liegen, an dem Teil, wo wir sind, die sind dann neu? Oder ist die Trasse zum Großteil die alte verwendet worden? Weil eigentlich müsste ja... Und bis wohin? Ab wo ist die neu? Bis zum Treptower Park. Darüber schwenkt es. Okay. Na? Und das ist hier, wie, genau, jetzt... Seit wann bauen die jetzt schon? Also, los, der erste Spatenstich, so mit Aufräumarbeiten ringsherum, wo man es dann in die Mitte kriegt, da war ab 2006. Ha. Und ja, die Arbeiten sollen mindestens 10 Jahre dauern. Boah. Und es gab auch am Anfang schon Bauverzögerungen, weil geplant war eigentlich hier rund um die Uhr zu arbeiten. Aber die Anwohner haben gesagt, sonntags nicht mit uns. Okay. Und da musste umdisponiert werden. Beziehungsweise irgendwelche Lärmschutzwände. Und nicht alle Arbeiten können jetzt am Sonntag raus. Das ist ja dann ein Monsterprojekt. Wer trägt denn das? Der Bund und die Bahn, denke ich mal. Und die Stadt Berlin, würde ich sagen. Ah. Na, also es ist ein Riesenprojekt. Und gut, dass es anspricht, weil was schätzt du, was das kostet ungefähr? Irgendwas mit Millionen. Ja, wie viele? Bestimmt im dreistelligen Bereich. 400 Millionen, also über 400 Millionen sind die Gesamtkosten für dieses Projekt. Über 10 Jahre. Richtig. Das heißt im Jahr 40.000. Nein, also man schätzt so 40 Millionen. 2014 ungefähr könnte sozusagen fast schon der Abschluss sein, aber es wird sicherlich noch länger dauern, denke ich. Na, falls man nicht noch eine Bombe findet und Verzögerung hat, man weiß es halt nicht. Das ist aber, siehst du, da müsste das ja rein theoretisch ein Minenfeld sein. Wenn das seit 1933 hier schon existiert, alles so. Ich meine, Bahnhöfe sind ja immer Angriffsziele gewesen auch, ne? Um Verbindungen zu unterbrechen und so. Gerade dieser Bahnhof. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht nicht der letzte Fund ist. Da gehe ich auch mal von aus, aber da habe ich gehört, da hast du ja noch Insider-Informationen. Insider-Infos, ich weiß, wo hier überall was liegt. Genau, hol mal deinen Pieper raus. Windschutz. Genau, ja, also wir können ja noch dazu sagen, also der Bahnhof wird auch in dem Sinne umgebaut, dass zum Beispiel die Züge in Ost-West-Richtung, also wo du jetzt herkommst, die kriegen Richtungsbahnsteige. Das heißt, ein Bahnsteig nur in die Richtung City, ein Bahnsteig nur in Richtung Stadt auswärts. Ja, jetzt ist es ja wenn so, dass... Wenn ich zu spät aussteige, muss ich einmal über einen kompletten Bahnhof, um auf den anderen Bahnhof. Richtig, aber jetzt ist es halt auch doof, weil von zwei Gleisen die Züge parallel in dieselbe Richtung fahren. Also in die Stadt, stimmt, zum das Beispiel, stimmt. Das ist natürlich doof. Das ne? stimmt, das ist totaler Quatsch. Richtig. Und der Clou, was auch für das Berliner Verkehrskonzept sehr gut ist, hier halten zukünftig dann auch Regionalbahnzüge. Aha. Das heißt, man kann zum Beispiel von Schöneweide, Ostkreuz, Lichtenberg zum Beispiel. Das ist Regionalbahn dann fahren. Genau. Geht richtig. Mit normalen S-Bahn-Fahrschein? Oder ja, Regionalverkehr da? Ist ja der normale Tarif. Ah ja, VBB ist ja dieser Verbot, da sind die mit drin. Genau. Und das halt nicht nur in Ost-West, also sogar in Ost-West-Richtung, ja. Was es bis jetzt noch nicht gab. Und natürlich hier, wo wir jetzt stehen, das ist der zukünftige Regionalbahnsteig. Deshalb kommt auch immer die Ansage, Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante da. Ach so. Die Züge anders. Die S-Bahn-Züge sind schmaler als die ja. Züge? Okay. Das heißt, man hat hier schon ein bisschen vorgearbeitet, in die Zukunft gedacht. Richtig. Ja. Und technisch wird da hier auch noch, also bisher sieht man so technische Schmankerl überhaupt nicht. Ach so? Ja, ich weiß jetzt nicht, was hier jetzt hoch... Hier ist ja nicht mal ein Fahrstuhl, oder? Nein, das kommt ja alles noch. Ah ja, also... Das kommt alles ist noch. Aber nicht bekannt, ob hier irgendwie noch ein Dach vielleicht rüberkommt. Weil doch, ich also schon der Regionalbahn... Also im Prinzip sollte dieses Teil hier, wo wir stehen, also Regional- und S-Bahnsteig, ja? eine große Halle bekommen. Aber da hat man einen Kompromiss finden müssen, weil es zu teuer wurde. Okay. Nur die Ringbahn kriegt sozusagen ein Dach. Das könnte man also nachrüsten. Ja, stimmt. Die Ringbahn ist doch die hier umfährt. Ja, aber das ist ja der Regionalbahnsteig. Das heißt, da drüben, jetzt kommt übrigens ein ICE, ist egal, den hört man wohl kaum. Hier jetzt weiter rüber, da kommt zum Ende des Jahres, werden dort die neuen Brücken rübergezogen. Nicht auf der Trasse, wo wir jetzt hier sind, hier nein. Oben, die hier bleibt also offen. Die bleibt offen, weil ja. hier hält die Ringung. Sehr unangenehm. Also würde ich euch empfehlen, anders zu fahren. Das ist auch viele, die hier im Ostkreuz umsteigen, die wissen, im Winter, bei Regen, bei Sturm, hast du hier immer ohne Dach gestanden. Es gibt Unterstellmöglichkeiten, die sind aber eher winzig als klein. Ja. Ja. Und ich finde, dass sie da eine Halle über die S-Bahn machen, das ist schon sinnvoll. Genau, die Bahnsteige aus Ost-West werden verlängert. Na, der Bund und wir Steuerzahler vielleicht. Ja, eben. Genau. Also auf jeden Fall ein Mammutprojekt, muss man sagen. Und ich finde es interessant, da ich hier ja jeden Tag langfahre. Man kann gucken, wie es sich entwickelt. Ne? Auf jeden Fall. Aber ich denke, den Unterschied siehst du nicht, wenn du jeden Tag herkommst. Wenn du eine Weile nicht fährst. Ja, manchmal ist so, dann ist... Im größeren Abstand, denke ich, ist hier mehr zu sehen. Also ich habe schon gemerkt, dass der Bahnsteig hier irgendwie ein paar hundert Meter nach hinten geht. Weiter Fußweg, ja. Bewegungslänge. Genau. Ja. Ja, und deshalb verschieben sie auch diese Bahnsteige mehr in Richtung... Ich wollte sagen, man merkt auch daran, dass die Bahnsteige verlängert werden. Richtig. Ne? Die anderen. Richtig. Ja. Nein, und was wollte ich jetzt sagen? Genau, es ist meistens so, wenn am Wochenende zum Beispiel die Bahn hier gesperrt ist, dann sieht man Montag viele Veränderungen. Das fällt schon auf, ne? Ich gucke mal, ob ich noch ein paar interessante Fakten habe. Ja, die Sonntagsstraße grenzt ja hier an den Ostkreuz. Das ist eine sehr beliebte Gegend, so ein Anziehungspunkt, weil es viele Restaurants gibt und so. Und deshalb ist es auch ein sehr wichtiger Standort für Berlin und für den Bezirk Friedrichshain zum Beispiel. Ja. Na, aber natürlich, wer hier Berufspendler ist, der wird nicht oft dort ins Restaurant. Zu Friedrichshain habe ich ja auch noch explosive Informationen. Explosive Informationen, oh, da bin ich gespannt. Ja, interessante Infos gibt es natürlich noch bei Wikipedia, kann ich euch nur empfehlen. Und im Ostkreuzblock, ostkreuzblock.de, da gibt es viele Fotos und... schöne Geschichten über das Ostkreuz. Könnt ihr mal reingucken. Ja, du hast schon gesagt, am Dienstag nach Ostern war hier ein Bombenfund am Bahnhof Ostkreuz oder knapp daneben. Und das bedeutete stundenlang, ich glaube fast 7 oder 8 Stunden, kein S-Bahn-Verkehr zwischen Frankfurt Allee und Treptower Park. Und auch die S-Bahn in diese Richtung, in Ost-West-Richtung, haben nicht am Ostkreuz gehalten. Da kannst du dir sicherlich vorstellen, was hier los ist. Sind die durchgefahren oder was? Ja. Sehr mutig. Ja. Sehr mutig. Nee, du hast ja gesagt, wir stehen hier irgendwie 20 oder 30 Meter entfernt von dem Fund. Ja. Ne? Eine 250 Kilogramm Bombe. Richtig. Wer die da wohl versteckt haben mag. Ja, also es war bestimmt schwer, die da hinzulegen. Im Umkreis von 500 Metern wurde hier alles abgesperrt. Genau. Deswegen wundert mich, dass die erstmal hier durchgefahren ist. Ja, komischerweise irritiert war ich, weil wir haben das in der Firma vorher noch gehört und da habe ich extra nachgeguckt und da stand, es fährt noch ein Zug, aber es fuhr dann doch keiner. Ach, nirgendwo. Genau, und dann musste ich halt über schöne Weite. Weißt du, warum das so weiträumig abgesperrt wurde? Naja, aus Sicherheitsgründen natürlich. Aus Sicherheitsgründen. Ist das clever? Nein, wegen der Bombensplitter. Ach so, ja, falls sie hochgeht. Die sind ja die große Gefahr, ne? Ja. Also bei anderen Fällen werden wohl die Anwohner nur noch aufgefordert, die Fenster aufzumachen, um bei einer eventuellen Druckwelle Schäden zu haben, ne? Ja, aber es ist auch nicht der einzige Bombenfund, der hier jetzt gemacht wurde. Nein, einen Tag später wurde ja sogar am Flughafen Tegel eine gefunden. Ebenfalls 250 Kilo. Ja. Ne, war aber nicht dieselbe Bombe. Genau, da. Die wurde halt woanders hingefahren. Ja, wo wurde die denn hingefahren? Zum Spreng, wie hieß es? Sprengdings der Bombster Grunewald. Da ist irgendwie so eine Stelle, wo sie die dann hochgehen lassen. Wie ich gelesen habe, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ja. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Ich habe noch ein paar andere Bombenfunde. Also bei Berlin ist ja gespickt von alten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Also ich sag mal, in Berlin kennt man das wahrscheinlich so aus Oranienburg. Oranienburg kommt, ich glaube, ein paar Mal im Jahr hört man immer, dass die Stadt gesperrt ist. Wegen einer Bombenentschärfung. Also ich habe hier im Mai 2009 wurde zum Beispiel einer am S-Bahnhof Uhleide, eine Bombe am S-Bahnhof Uhleide. Richtig. Gefunden. Kannst du dich auch daran erinnern? Ja. Auch wieder S-Bahn-Nähe, also auch wieder Bahnsteignähe, ne? Also es ist schon immer komisch. Liegt aber, hängt damit zusammen, dass Bauarbeiten ja meistens entdeckt man es nur Bahnhöfen Bauarbeiten. Ja. Ist und bei Bauarbeiten wird es halt entdeckt. Hm. Dann haben wir auch bei Bauarbeiten im April 2009 eine 100 Kilogramm Bombe auf der Museumsinsel. Aha. Da musste Angela Merkel auch ihre Wohnung verlassen. Ah, ihre Wohnung. Ja. Aha. Da wurde in einem Umfeld von 300 Meter alles abgesperrt und dicht gemacht. Und wäre die Bombe damals dort an der Stelle explodiert, hätte sie wohl einen Graben von 2 bis 3 Meter Tiefe verursacht und einen Durchmesser von 4 bis 6 Meter. Das ist schon gewaltig. Das ist, ne? Also, ja. War ich nach so langer Zeit. Eine 100 Kilogramm Bombe, ne? Ja. Also das ist hier war wie gesagt eine 250 Kilogramm Bombe. Das muss man sich auch mal vorstellen. Aber groß ist nicht. Also ich habe gesehen, so eine 100 Kilogramm, 250 Kilogramm Bombe ist ungefähr mannsgroß, nicht mal. Ja, halt schon mannsgroß, ne? Ordentlicher Koloss, ne? Dann haben wir in Wilmersdorf 2008 wurde eine Bombe gefunden. Mhm. Da waren 200 Beamte im Einsatz. Ja, die müssen ja alles abriegeln. 50 Feuerwehrleute und 160 Helfer des Roten Kreuzes. Und bei der Polizei ist es so, die haben natürlich auch einen eigenen Bombenräumdienst. Mhm. Deswegen die große Zahl. Also da werden auch einige der Leute noch gewesen sein. Ja, der größte Bombenfund seit 1967, der war im Jahr 2000 im Plenterwald. Aha. Da wurde eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe gefunden. 1,8 was Tonnen? 1,8 Tonnen, ja, also die wurden, also Bomben werden auch in Zentnern, ne, ja, angegeben. Das ist eine 36 Zentner Bombe gewesen. Ja, habe ich übrigens mal so einen Plan. Ah. In Ruhe. Achso, du hast ja die Hände voll. Können wir verlinken, die Informationen bestimmt. Müssen wir mal gucken, ja, ob wir die Informationen nochmal irgendwo finden. Ja, da, damals wurden Häuser im Umkreis von 300 Meter, achso, nee, Häuser im Umkreis von 300 Meter wären komplett zerstört gewesen, wenn sie Bombe hochgegangen wären. Ne? Und ja, wie gesagt, das war auch damals das, wo sie gesagt haben, okay, mach die Fenster auf. Ne? Dann wurde im Jahr 2000 in Marzahn noch eine Bombe gefunden. In Marzahn? Ja. Und irgendwie kann ich mich erinnern. 500 Kilogramm Bombe, auch ein ordentliches Stück. Wobei ich jetzt ein bisschen irritiert bin, weil da sich die Informationen widersprechen. Also es wird von einer 50 Zentner Bombe gesprochen, was jetzt 2,5 Tonnen entspräche. Ist ja noch schwieriger. Ja, aber in den Artikeln, die ich gesehen habe, stand immer 500 Kilogramm und 50 Zentner. Also entweder, ich denke mal, die 50 Zentner werden stimmen. Also wo in Marzahn? Am Gera-Ring. Gera-Ring, aha. Und das Brisante an der Geschichte, auf der Fundstelle stand jahrelang eine Kita. Ja. Ja, hier sind auch tagtäglich Millionen Menschen vorbeigefahren. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Gut, manchmal hört man ja so, wenn die Zünder verrostet sind, kann ja eigentlich nichts passieren. Aber man muss ja erstmal entdecken. Ja. Denn, nicht nur in Berlin werden Bomben gefunden, zwar auffällig oft oder häufiger als in anderen Bundesländern. Auch in Celle wurde irgendwann, ich weiß jetzt leider das Jahr nicht mehr, eine 1000 Kilogramm Bombe, also eine Tonnen Bombe gefunden. Mhm. Und da mussten 15.000 Leute evakuiert werden. Also 15.000, kann ich mir das ist schon vorstellen, was für, also ich glaube, da war möglicherweise auch ein Krankenhaus mit im Spiel. Mhm. Das ist ja dann das Schlimmste, was passieren kann, dass da ein Krankenhaus noch evakuiert werden muss. Ja, ja. Wo Leute drin sind, die sich bewegen können. Gut, dahin, hier wohnen wahrscheinlich nicht so viele Leute, hier geht, alles möglich. Ja. Obwohl hier ein schöner Turm ist. Das ist der berühmte Wasserturm. Und das auch noch, habe ich vergessen vorzulesen, das Ostkreuz steht ja teilweise unter Denkmalschutz. Und deshalb muss man hier auch Kompromisse finden bei der Sanierung. Und muss auch vorsichtig sein. Turm mal rumbauen. Richtig. Und ich weiß gar nicht, der Wasserturm bleibt, glaube ich, stehen. Der wird nicht niemals abgerissen. Kann ich mir vorstellen. Und natürlich bei laufendem Betrieb. Ja. Dann habe ich noch eine kuriose Geschichte aus Leipzig. Da wurde Anfang des Jahres, diesen Jahres, haben Kinder im Wald, glaube ich, eine Granate gefunden und sind damit durch die Stadt gefahren zur Polizeiwache und haben die dort abgegeben, woraufhin der Besucherraum des Polizeistelle gesperrt wurde. Ja, hätte ich die Bombe gesehen, ich hätte die auch genommen, in den Rucksack gepackt und zur Polizei gebracht. Ja, auf jeden Fall, es ist da nichts Schlimmes passiert weiter. Ja, das war eine Übungshandgranate der Bundeswehr. Aha. Ja, was wir hören, sind irgendwelche Baufahrzeuge. Ich hoffe nicht, dass der auf einer Bombe baggert. Nein, auf keinen Fall. Ja, in Brandenburg wurden seit 1991 ungefähr 10.000 Tonnen Kampfmittel geborgen, also Minen, Bomben, Munition und so. Also es ist noch einiges, steckt noch einiges im Boden. Im Nordrhein-Westfalen hat man im Jahr 2005 29.500 Kampfmittel geborgen, darunter über 24.000 Granaten, über 1.000 Bomben und die Munition oder diese Bomben und Granaten hatten ein Gesamtgewicht von 216 Tonnen. Mhm. Ne? Und wenn man überlegt, dass das alles noch Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg sind, ja, das ist schon unglaublich. Aber ist es nicht auch so, wie ist denn das? Gibt es denn, doch normalerweise gibt es doch so eine Programme zur Aufklärung oder zur Findung solcher Reste vom Kriege, Bomben. Genau. Also dazu, aber da ist ja gar kein Geld wahrscheinlich, ne? Das also wird dazu doch will ich später gleich nochmal kommen. Ich will mal noch hier die anderen Bundesländer so ein bisschen ankratzen. Also hier, was Nordrhein-Westfalen mir noch einfällt, da war irgendwie vor dem Weltjugendtag in Köln, da wo der Papst da war, war irgendwie ein Großeinsatz. Und da wurden im Vorfeld 63 Bomben, 232 Sprengkörper und 73 Kilogramm Munitionsteile entfernt. Der Bayerische Kampfmittelbeseitigungsdienst hat 2005 ungefähr 22 Tonnen Weltkriegsmunition geborgen, darunter 33 Spreng- und Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in Sachsen wurden 2005 5 Bomben mit einem Gewicht von über 10 Kilogramm sowie 483 Bomben mit einer geringeren Masse gefunden und ungefähr 160 Minen geborgen. Ja. Also das sind so Dimensionen, die kann man sich irgendwie gar nicht so wirklich vorstellen. Unglaublich, ja. Und vor allen Dingen ist ja auch kein Ende noch nicht wirklich in Sicht. Nee. Ne? Warum das so ist, dazu kommen wir auch gleich noch. Zum Schluss vielleicht noch Mecklenburg-Vorpommern, also auch im Norden Deutschlands. Da wurden im Jahr 2005 123 Tonnen Kampfmittel und Kampfmittelteile geborgen. Und in Niedersachsen sind es jährlich 130 Bomben, die entschärft werden und rund 100 Tonnen Munition, die sichergestellt werden. Ja. gibt es einiges zu tun. Ja, es wird noch einiges zutage kommen. Ja, jetzt vielleicht mal zu den, weil du vorhin, wir hatten über Friedrichshain kurz gesprochen und wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir da schon auf Sendung waren, dass da bisher noch nichts passiert ist. Ja. Ne? Also es kam 1994 zum letzten tödlichen, also es war der letzte tödliche Unfall mit einer Bombe und zwar in Berlin-Friedrichshain. Hm? Nee, und zwar war das eine Baugrube für ein Wohnhaus und da wird man wohl reingebaggert haben. Ja. Ne? Und drei tote Bauleute und 17 zum Teil schwer verletzte Menschen. Hm. Ne? Ja, in Hessen kam 1990 beim Entschärfen einer 10-Zentner-Fliegerbombe zwei Sprengstoffexperten ums Leben. Also man sieht schon, ungefährlich ist es nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich möchte den Job ehrlich gesagt auch nicht machen. Aber anhand der Fälle, die jetzt wirklich wenig sind, merkt man auch, dass die Leute schon wissen, was sie da tun. Hm. 1978 wurde in der westfälischen Stadt Rheine bei einer Explosion eines Blindgängers 3 Menschen getötet und 16 verletzt. Und die bundesweit größte Evakuierungsaktion, die war in Hannover am 15. Oktober 2005, wenn ich mich recht entsinne. Also ich war nicht dabei, sondern vom Nachlesen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurden dort 3 Fliegerbomben entschärft und 22.000 Menschen evakuiert. Aha. Ja, und 1997 mussten in Ludwigshafen wohl 26.000 Menschen wegen eines Bombenfundes in Sicherheit gebracht werden. Also Wie wäre dir, wenn jetzt bei dir die Polizei klingeln würde, sage hier raus, wir haben eine Bombe gefunden, müssen wir entschärfen. Ja, dann würde man wahrscheinlich erstmal sagen, ja. Nehmen Sie alle wichtigen Unterlagen mit. Also ich hätte da großes Vertrauen mittlerweile. Jetzt wird, ja. Wird im Bauer bei der ganz arg beschimpft. Ja. Da steht dran, 2009 wurde die Brücke gebaut. Ach so, wo? Da gerade zu. Wo? Siehst auf dem Pfosten? Ja, daneben. Unten. Ach, da oben, ja, ja. Tatsache. Ja, ja, also, ja, wir hatten vorhin überlegt, warum so viele Bomben, ne? Ja. Da liegt die Lösung ganz klar im Zweiten Weltkrieg. Ach, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und zwar... Auch im Ersten vielleicht. Ja, vom Ersten, da sind vielleicht noch Steine oder so. Nee, im Herbst 43 wurden fast täglich Bomben auf Berlin abgeworfen, zum Beispiel. Und das erklärt dann auch die Menge. Und wenn man sich mal so alte Filme anschaut und man da sieht, wie die halt aus dem Flugzeug fallen, in welchen Massen, dann wird einem so, glaube ich, einiges klar. Also ca. 440.000 Sprengbomben wurden wohl im Zweiten Weltkrieg über Berlin abgeworfen. Ja. Und schätzungsweise 22.000 davon sind Blindgänger. Gefunden wurden aber bisher erst um die 7.000, also über 7.000, 7.000, 8.000. Da fehlt noch eine ganze Menge. Da ist noch eine ganze Menge. Und die liegen zum Großteil 2 bis 3 Meter tief im Boden. Was auch erklärt, warum sie halt Bauarbeiten gefunden werden. Ne? Dann bin ich ja gespannt, wenn die jetzt die U-55 bauen, wie viel sie da finden. Und jetzt wird es gefährlich für uns, denn am betroffensten ist der S-Bahn-Ring, weil der halt in der Innenstadt liegt. Ja. Ne? Ja. Und wie du schon sagst, bei dem U-Bahn-Bau jetzt, ich bin auch gespannt, vom Roten Rathaus. Wenn es mal ein bisschen schaukelt. Wissen wir warum. Naja, man macht zwar seine Witze drüber, aber es ist natürlich, stell mal vor, du bist hier ein Baggerfahrer, machst deinen Job. Ist schon hochgefährlich. Und auf einmal merkst du, oh, was ist das? Das hätte natürlich auch anders enden können, ne? Ich weiß gar nicht, ob der am nächsten Tag dann wieder ganz normal seinen Job macht. Also kann ich dir zur, wenn er noch seinen Job macht, da kann ich dir zur Vorsorge auch was sagen. Also es ist so, es gibt einige Firmen, die sich damit beschäftigen, so eine Altlasten, so heißt es glaube ich auch in ihrem Jargon, zu suchen. Das heißt, wenn irgendwo eine Baustelle aufgemacht wird, dann werden so eine Unternehmen vorher konsultiert. Mhm. Die machen dann mittels Luftbildauswertung mit Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg. Genau, ist ein gutes Stichwort. Und sie machen Aktenrecherchen anhand von Kriegsschadensakten, wo die dann auch Informationen rausziehen. Ich habe die Woche, ich glaube von Kollegen habe ich das gehört, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt ja auch alte Häuser, die verkauft werden absichtlich, weil die genau wissen, da unter ist noch irgendwie eine Bombe. Aha. Na? Und ich verstehe auch nicht, warum man versucht da nicht, die irgendwie zu beseitigen oder zu finden. Also ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Die Unternehmen, die da in dem Bereich existieren, sind Unternehmen zur Kampfmittelordnung und Kampfmittelerkundung. Mhm. Und die übernehmen meist auch die Beseitigung. Das darf wahrscheinlich auch nicht jeder machen. Mit Sicherheit nicht, Nee, ich AG. Da gibt es auch verschiedene Wege dann. Wie reagiert man? Also wie wird bei so einem Bombenfund dann reagiert? Also es gibt ja die Möglichkeit, das Ding zu entschärfen. Ja. Ne, dazu muss halt erstmal der Zünder bekannt sein und so. Es gibt wohl auch Bomben, die 2 Zünder haben. Ne? Mhm. Die andere Variante ist, so eine Bombe abzutransportieren, wenn man halt sicher ist, okay, da kann nichts mehr passieren. Ja, das war ja bei dieser Bombe nicht so. Deshalb musste man alle evakuieren. Oder eben die Sprengung der Bombe. Wahrscheinlich durch die Bewegung. Ja. Es ist ja dann auch gefährlich. Ja, es gibt ja unterschiedliche Zünder. Es gibt mechanische Zünder und chemische Zünder. Anleitung findet man ja im Internet zuhauf. Ja, das macht Spaß. Ja. Dann eben diese Sprengung der Bombe vor Ort oder wie du schon sagst, wo wird die hintransportiert und gesprengt? Es gibt einen Sprengplatz, Grunewald heißt es, glaube ich. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, auch interessant. Das ist, glaube ich, ein großes Waldgebiet. Was mich erstaunt hat, ist, dass, hatte ich gelesen, der Zünder wird gesprengt von der Bombe? Ich glaube, der Zünder wird unbrauchbar gemacht irgendwie. Ah, finde ich auch eine ganz schön heikle Geschichte, ne? Aber ich denke, die Leute der... Das Rot- und das Blaue des Räumdienstes und der Kampfmittelbeseitigungsdienst kennen sich damit aus. Ja, also sollten ja Experten sein. Ja, nicht nur die Polizei hat so einen Bombenräumungsdienst, sondern auch die Feuerwehr. Mhm. Das ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland möglicherweise unterschiedlich. Ja, wie war es eigentlich zu DDR-Zeiten? Ich kann mich gar nicht erinnern. Da hat man die rot angemalt und hat gesagt, das sind Freunde. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Wäre mal interessant. Na, da wird man nicht anders reagiert haben. Ich glaube auch, ja. Ich habe es nicht so in Erinnerung irgendwie. Ja, ein sehr interessantes Thema. Hatte ich vorhin nicht noch, ich wollte dich doch irgendwie noch unterbrechen, aber ich habe den Fakt jetzt gerade vergessen. Also pass auf, wir können ja so machen, wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Und wir beide gehen die Sendung nochmal durch. Ja. Wir stellen den ganzen Teil nochmal nach, den wir eben gemacht haben. Vielleicht fällt es dir ein, was du sagen wolltest. Richtig. Und mit der S-Bahn geht auch der erste Teil hier zu Ende. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind immer noch hier am Ostkreuz auf dem Bahnsteig. Was ist denn das? 12. Nee, Gleis 11 und 12. Genau, da sind wir hier. Gleis 11 und 12. Genau. Warum eigentlich so viel? So viele Gleise habe ich da gar nicht gesehen. Ah doch, sind schon ganz schön. Jetzt sehen die doppelt aus Versehen. Ja, genau. Wolltest du noch was zum Thema Bombe? Achso, wir hatten kurz überlegt. Wir hatten noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. In der letzten Sendung ja die Computerspiele gehabt. Richtig, und Simulator. Da gab es ja den Simulator. Abrissunternehmen? Ja, und die Frage ist, ob da dieses Thema Bombenentschärfung. Wäre doch mal realistisch, oder? Aber du, ich habe festgestellt, es gibt nicht für alles Simulatoren. Nein? Also man könnte mal gucken, ob es Bombenentschärfungssimulator gibt, aber das ist ja in einigen Computerspielen eh als Knobelaufgabe mal mit drin, ne? Ja. Welcher Grad ist der richtige? Ja. Ich habe mal geguckt, nach diesem Tauchsimulator, den ich dir wärmstens ans Herz legen kann. Von der Wii oder was? Ja, also da habe ich einen Bericht gelesen. Bei der nächsten Gelegenheit unbedingt mal dir den angucken bei mir. Aha. Hatte ich geguckt, ob es auch einen Vogelbeobachtungssimulator gibt. Ja. Aber sowas gibt es tatsächlich für Konsolen noch nicht. Es gibt ein Computerprogramm, aber ich habe für Konsolen noch nicht gesehen. Nee? Ja, es gibt so viele Simulatoren. Ich glaube, für jeden Mist gibt es einen. Es gibt ja auch für jedes... Mist, hätte ich beinahe gesagt, auch Spiel. Ja. So zum Beispiel Schlag den Raab als Brettspiel. Richtig, und ich habe gesehen, es gibt ja schon eine Variante. Ne? Das sind drei insgesamt. Drei? Drei verschiedene. Ja, ich bin gespannt. Soll ab Ende April. Kann man schon auf rahmenschub.de kann man schon anschauen. Ja? Ja, da sind die schon. Man sieht zwar nichts aus der Innenverpackung, aber eine Inhalts. Also es soll sehr gut sein, habe ich gehört. Also das eine ist hier so ein Kartenspiel. Damit fragen. Mit Elben. Halt. Ja. Mit Elben. Das andere ist so ein Schlag den Raab-Spiel, so um die 30 Euro. Da ist wohl alles drin, so Quiz und dieses und jenes. Also es hörte sich echt gut an und für den Preis doch sehr, sehr viel, fand ich. Also man muss natürlich sehen, wie es ist, wenn es wirklich erschienen ist. Aber ich denke mal, das kann man sich mal leisten. Ja. Dann spielen wir demnächst mal eine Ausgabe Schlag den Raab. Ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja da was. Da wird sich der Stefan freuen. Ja. Na? Ja, Achso, wir waren jetzt so ein bisschen historisch abgeglitten. Genau. Da wollte ich noch ganz kurz einen anderen guten Tipp geben. Und zwar gibt es einige sehr interessante Dokumentationen. Ja, kannst du mal kurz nehmen. In geschichtlicher Form. Ja. Gibt es einige Dokumentationen in der Mediathek der ARD und des ZDFs. Also sehr hervorzuheben ist da Terra X. Und ja, müsste einfach mal einen Blick reinwerfen. Ne, Stefan war gerade nicht hier, ich werde es nochmal für Stefan zusammenfassen. Er hat gesagt, so ein paar Dokumentationen auf in der Mediathek von ZDF und ARD. Sind echt zu empfehlen, super Qualität, super informativ und gerade zu dem Bereich die Historie von Deutschland, gibt es da einiges zu gucken. Mhm. Also sehr interessant. Dank der Gebühren. Dank der Gebühren, genau. Nicht vorfinanziert vom Fernsehsender, sondern schon bezahlt worden. Richtig, richtig. Ja, haben wir denn noch irgendwas hier passend zum Thema? Nö. Nee, was ist sonst so passiert in deinem Leben die letzten Wochen? Ich war nur tauchen. Tauchen? Am Bildschirm zu Hause? Am Bildschirm halt getaucht. Ja, muss ja fantastisch gewesen sein. Ohne nass zu werden. Ansonsten bin ich an zwei Stellen dran, wo wir möglicherweise bald eine schöne Podcast-Aufzeichnung machen können. Aha, aber nicht im Wasser. Nicht im Wasser, nee. Ja, mal gucken. Will ich noch nicht zu viel verraten. Das eine wird im Mai sein. Aha. Ja, so, 100. Ja. Ausgabe hast du gesagt? Das müsste die 100. Ausgabe sein. Ja. 100. Ausgabe, ne? Stefan ist jetzt wieder telefonisch beschäftigt. Dieses Gepiepe ist diesmal also nicht von mir. Ja, nee, die 100. Ausgabe steht ja unmittelbar bevor. Wir sind jetzt bei der 98. und es wäre echt super klasse von euch, wenn ihr quasi zur 100. Ausgabe einfach mal sichtbar werdet. Sprich, jetzt leite ich auf die Kontaktmöglichkeit hin, ohne sie wirklich zu kennen. Da werde ich Stefan gleich nochmal einspannen. Ja, also in der Form, dass ihr uns irgendwie auf unseren Anrufbeantworter sprecht, uns E-Mails schickt, Briefe schreibt oder wie auch immer. Und Stefans Gespräch scheint wichtig zu sein. Also dieses Telefonat war nur gefaked, weil ich wollte mal sehen, wie René sich alleine so macht. Okay. Das höre ich mir dann mal an, wie es wirklich war. Ja, und richtig feiern tun wir den 100. oder die 100. Sendung. Feiern? Ja, dann im August. Im August? Na, mit unserer Party. Ach so, ja. Die ist schon so zur Routine geworden, dass du ja nicht mehr dran, dich gar nicht mehr dran erinnerst. Und was schlafe ich immer? Ja. Ja, genau. Hast du noch Neuheiten, ein paar Meldungen, was Interessantes? Ja, ich habe noch so aktuelle Meldungen. Na, dann lass mal hören. Fährst du gerne an die Ostsee? Manchmal, ja. Okay, wir als Berliner haben es ja letztes Jahr zur Weihnachtszeit erlebt. Das Ladenschlussgesetz wurde gekippt. Die Sonntage, die geöffneten Sonntage zur Adventszeit hat was die hat Kirche... Was hat das mit der Ostsee zu tun? Da bin ich gespannt. Ja, und jetzt ist es so, dass das Verwaltungsgericht, war das das Verwaltungsgericht, das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat die Bäderverkaufsordnung in Mecklenburg-Vorpommern für unzulässig erklärt. Die Bäderverkaufsordnung? Ja, die Bäderverkaufsordnung, das heißt, die erlaubt, dass bis zu, warte mal, wie viel sind das? Circa 110 Orte eine durchgehende Sonntagsöffnung haben, die im Ostseegebiet liegen irgendwie. Wahrscheinlich wegen dem Touristenantrag. Ja, aber da muss ich mal sagen, da hat die Kirche nicht mitbekommen, dass der liebe Gott auch 7 Tage die Woche arbeitet. Und wenn es wirklich darum geht, dass sonntags keine Leute arbeiten, dann frage ich mich, wie wir, wenn wir jetzt bis Sonntag hier auf dem Bahnhof stehen bleiben, hier wegkommen. Da fährt dann nichts. Bei Sonntagstour. Also ich finde, sowas sollte man schon ein bisschen der Wirtschaft überlassen. Das reguliert sich, glaube ich, in gewisser Form. Irgendwie, ja, ich denke auch. Selber. Das ist gerade da kann man sicherlich viel Geld machen am Sonntag und die Leute sind froh, wenn sie da vielleicht irgendwie einkaufen können. Das war vielleicht auch noch ein Anreiz, da hinzufahren. Ja, jetzt fahre ich sonntags nicht mehr zur Ostsee, weil das ist ja nichts los, das ist ja nur Wasser. Ja, nee, also... Da steht sogar am Sonntag das Meer still. Fand ich, genau, darf ja auch nicht arbeiten. Elbe und Flug gibt es ja nicht. Ja, fand ich eine interessante Meldung und mal wieder die Kirche, kann man dazu nur sagen. Ja. Aber die hat im Moment genug andere Probleme. Die hat genug andere Sorgen, genau. Aber darauf wollen wir ja in dieser Sendung lieber nicht eingehen. Richtig. Das ist schockierend genug, wenn man sich da mal... Eigentlich sollte man keine Witze drüber machen. ...den Stern der letzten Woche zu Gemüte führt. Wo ich sagen muss, also da bin ich echt schockiert. Aber noch irgendwie andere Neuigkeiten. Andere Neuigkeiten? Noch ein Fernsehthema, wenn du Interesse hast. Sat.1 strukturiert sein Programm gerade um, oder was? Nein. Das ist keine Meldung wert. Das Kartellamt prüft die Verschlüsselung. Das heißt, es gibt irgendwie einen Vorstoß, das Kartellamt und die Verbraucherzentrale, glaube ich, auch, die sind dagegen, und ich ehrlich gesagt auch, dass freie Fernsehsender grundverschlüsselt werden. So wie zum Beispiel RTL? Hauptsächlich im Kabelnetz. Ja. Da gibt es verschiedene. Die Meldung bezog sich jetzt nur auf Kabel Deutschland. Aber digitale Sender auch, muss man dazu sagen. Richtig, es geht um digitale Sender, die grundverschlüsselt sind. Das heißt, die sind verschlüsselt und du musst, um die zu gucken, einen monatlichen Beitrag zahlen. Im Prinzip ist es Pay-TV. Genau, das Problem habe ich zum Beispiel als Inhaber eines digitalen Kabelanschlusses. Ja. Ich muss mir die Sender analog ziehen, was natürlich nur geht, wenn ich ein analoges Empfangsgerät habe. Und in schlechterer Qualität, was Kabel Deutschland angeht. Und in schlechterer Qualität. Sicherlich sind da auch noch andere Netze betroffen. Und aber natürlich auch nur montags bis freitags. Sonntags. Am Wochenende, am Sonntag arbeitet ja nur montags bis Samstag. Genau. Ja. Genau. Ja, also ich finde es einen guten Vorstoß, weil ich finde es. Ich bin extra auf Satellit gewechselt und da habe ich die Sender, die ich im Kabel bezahlen müsste, für umsonst. Ich denke, es ist eine interessante Option, ja. Wobei, geht Satellit natürlich nicht bei jedem. Warum? Die kommen doch an, wo, aus welchem Fenster man guckt. Richtig, ja. Südseite. Aber du hast gesehen, bei mir, da war so, hast du die Schüssel gesehen, die ist ja recht klein, die war so groß wie ein A4-Blatt. Genau, da habe ich also, ja auch. Ja, muss sagen, ich kann es mir durchaus auch vorstellen, auf Satellit zu wechseln. Aber erstmal will ich noch Kabeldeutschland ein bisschen Geld in den Rachen schütten. No, meine Verträge laufen erst alle 2015 aus. Ja, damals, als der Vertreter kam, hast du überall unterschrieben, wo Platz war. Genau. Ja, also wir bleiben da dran. Ganz schön kalt, finde ich. Ja, hier zieht es ganz schön. In dem Friedrich-Jahn-Sportpark Prenzlauer Berg hat man deswegen übrigens nicht für alle Sport-Events genutzt. Aha. Weil nachweislich sehr zügig dort ist. An der zugigen Ecke gebaut. Also Berlin Thunder ist damals deswegen ins Olympiastadion umgezogen, was von der Miete viel teurer ist. Aber der Friedrich-Jahn-Sportpark ist einfach für die Zuschauer wahrscheinlich nichts für welche mit Blasensprech. Oder richtig. Gesagt, die Blasensprech entsteht dort. Genau. Das heißt, wir müssen langsam fertig werden. Wir müssen auch sagen, eben war hier ein, ja, was war es, ein Tourist mit einer großen Kamera und hat die Baustelle fotografiert. Und dazu hat er einen Stadtplan in der Hand. Ach so, vielleicht war die Bombe schon eingezeichnet. Aber jetzt ist sie weg, hätte man ihm sagen sollen. Gut, wir fahren jetzt nach Hause, machen Wochenende und vorher will René noch ein Foto machen. Ich mache hier noch ein Foto von Ostkreuz. Ja, das wollen wir von uns noch ein Foto machen? Nö. Mit dem Wasserturm im Hintergrund? Ja, René will nicht, ich merke schon, ist egal. Mal. Ich will mal schauen, ich überlege mir das noch. Ja, er hat nur 36 Fotos auf seiner Kamera. Oh, mein Akku ist gleich alle. Ja, gut, schön, dass ihr dabei wart. Ostkreuz sehr zu empfehlen, immer viel zu sehen. Immer eine Reise wert. Auch für Eisenbahnfreunde auf jeden Fall ein Muss. Gut, bis in 2 Wochen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren. Stefan und René. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Sean. Stefan. Stefan. Hallo. Herzlich willkommen zur 99. Folge. Ich wiederhole 99 in Worten 9 plus 90. Ja, sehr. 99. Und wir sind, wie man es sicherlich hört, wieder auf Frühling. Hört ihr die Vögel zwitschern? Und die U-Bahn vorbei. Guck mal, ein Star in Wurfweite. Ja, in Wurfweite. Nein, sowas machen wir nicht. Dann Zahnarztgeräusche aus einem benzingesteuerten Vehikel. Genau. Also so ein ferngesteuertes Benzin, das sieht mal aus, als wenn das nichts. Wow. Ja, aber schön. Oh, der und hat den Berg gemeistert. Und wir stehen ja direkt am Wasser, deshalb ist es so frisch und ich hole mir bestimmt eine Erkältung. Da könnte ich eigentlich fast meine Fischkunde fortsetzen. Ja. Ich mache ja gerade den Sachkundenachweis. Nein, nur so nebenbei. Da kann ich dir gleich ein bisschen Wissen vermitteln. Oh, da bin ich auch gespannt. Weißt du, wie viele Fische, es gibt ja Schwarm- und Gruppenfische. Ja. Wie viele Fische musst du bei der Haltung von Gruppenfischen haben? Na, mindestens 5 Stück. Sehr gut. Und Schwarmfische? Schwarm heißt, es sind garantiert mehr. 10. Ja, sehr gut. Ja. Richtig. Siehst und warum? Weiß ich nicht. Ungerade Zahl. Ah, nee, 10 ist ja eine gerade Zahl. Nein, warum muss man die halt dann in der Gruppe oder im Schwarm halten? Ja, weil die alleine nicht leben können. Ja, weil sie sonst ihr artenspezifisches Verhalten nicht ausnehmen können. Ah. Ja, und beim Schwarmfisch ist dann es sterben halt sie aus. Alle in eine Richtung. Ja. Ja, okay. Diesmal haben wir gleich am Anfang was gelernt. Wir machen heute ein paar Sachen zusammen. Ja, haben wir schon gesagt, wo wir sind. Wir waren schon mal hier, da war es noch Baustelle. Wir waren schon 3-mal insgesamt hier, weil wir waren ja auch schon auf der zweiten Hälfte dieses Parks. Wir sind in Berlin-Hellersdorf in Helle Mitte oder bei Helle Mitte oder in Helle Mitte heißt es. Das Viertel heißt Helle Mitte, direkt neben dem U-Bahnhof Hellersdorf. Und da haben sie so ein, ja, wie so ein Park, ne? So ein paar Wege. Sieht ganz nett aus. Ein bisschen Geld in Rasen versenkt, weißt du? Ja, genau. Da ist es. So ist es. Schöne Sache. Ja, so ein Spielzeug, glaube ich, hole ich mir auch. Ja, macht ganz schön Krach. genau, kannst ja mal Leo zeigen. Apropos Leo, das ist eine gute Überleitung, denn Leo wird heute auch wieder dabei sein. Ja, seit langem eine neue Serie. Wieder. Eine neue Serie. Genau, zur Leo 99. ist mittlerweile gealtert. Das heißt, gebrochenes Deutsch ist von ihm nicht mehr zu erwarten. Ja. Er versucht sich an der Kategorie Witze. Genau, dafür gibt es heute schweinische Witze von Leo. genau. Die er von René gelernt hat. Der ist geflogen. Ja, ich kann mich auf die Sendung konzentrieren. Genau, ja, du darfst vergessen, die Zuhörer sehen das nicht. Ja, ich stelle mir den Rücken genau. zum Geschehen. Ja, also Leo erzählt heute Witze, also dranbleiben auf jeden Fall, lohnt sich, auch wenn René vielleicht nicht ganz so interessante Sachen sagt, aber Leo auf jeden Fall spannend. Ich bin tatsächlich auf was Interessantes letzte Woche gestoßen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Werden ja Unternehmen mittlerweile des Öfteren abgewatscht im Internet, ja. Ne? Und durch das Internet ist es eigentlich erst möglich. Jack Wolfskin. Zum Beispiel. Dann haben wir ja Nestle jetzt gerade am Laufen. Achso, was ist mit denen? Oh, irgendwas mit Schmeckt der Kakao nicht? Nee, oder? Irgendwie. Ich glaube, die KitKat-Riegel werden aus Orang-Utas gemacht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Nein, natürlich nicht. Ach, da habe ich irgendwie. Es geht um Regenwald. So eine Schlagzeile begegnet, ja. Aber soll nicht Thema sein. Auf jeden Fall, dieses Abwatschen ist natürlich durch das Internet enorm, ne? Weil man. Eine riesen Community halt, ja. Ja, wie hat man es vorher gemacht? Weil es das Internet noch nicht gab? Weiß ich nicht. Nee, hat man das nicht mitgekriegt. Erstmal das, aber da habe ich halt eine interessante Möglichkeit gefunden oder eine interessante Ausführung. Mhm. Und zwar auf Geldscheinen wurde 1987, war es glaube ich 87, war auf Geldscheinen der Schriftzug ohne mich zu lesen. Aha. Wie? Aber nicht offiziell raufgedruckt? Nee, handgeschrieben. Ach so. Das heißt, das Volk hat sich im Aufstand geprobt und hat eben auf die Art und Weise seine Meinung kundgetan und verbreitet, weil Geld ist ja im Umlauf. Ja. Und jetzt hat mich natürlich die Hintergründe interessiert. Ne? Ging es um die Volkszählung. Und zwar, stimmt, es ist ja jetzt auch wieder Thema. Ne? Es ist doch wieder eine neue geplant, glaube ich. Ah, ne, das ist ja weil da gibt es irgendwie eine Debatte drüber. Dann kannst du uns ja sicherlich gleich noch... ich warte mal, bis jetzt dein Kreis ist. Kannst du ja sicherlich gleich noch was dazu beitragen. Und zwar zu der Volkszählung 1987 habe ich ein paar Informationen. Die war nämlich ursprünglich für 1981 geplant. Aha. Wurde da aber schon verschoben, weil es irgendwie, da gab es Probleme mit dem Zuschuss finanziell. Das kostet ja auch Geld. Ne? Ja. Und, wie funktioniert eigentlich so eine Volkszählung? Die sollte, kommen wir auch gleich zu, sollte 1983 dann stattfinden. Ja. Ja, und 1983... hatte man dann angekündigt, auch die Meldedaten gleich zu aktualisieren damit. Mhm. Also eine Volkszählung machen und feststellen, wer ist nicht gemeldet. Da sollte es pro Person 2,50 Euro geben, die halt da neu hinzukommt. Ja. Und pro Ausländer 5, nicht Euro, Entschuldigung, D-Mark natürlich. Natürlich. Und pro Ausländer sollten es 5 D-Mark sein. Aha. Und das hat natürlich die Datenschützer auf den Plan gerufen. Es gab da enorme... Damals schon. Ja, es gab da enorme Proteste dagegen. Unter anderem eben diese Geldscheinaktion. Ja. Und die Zählung wurde dann tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht untersagt, weil man durch diese Fragebögen, die dabei ausgefüllt werden müssen, Rückschlüsse auf die Person ziehen konnte. Es ist keine anonyme Volkszählung, natürlich. Genau. Und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und somit auch gegen das Grundgesetz. Ne? Mhm. Und deswegen wurde die eben 1983 nicht durchgeführt. Und man versuchte sich 1987 nochmal. Da hat es geklappt. Mit neuen Fragebögen. Ich habe einen so einen Fragebogen sogar tatsächlich hier, einen Original-Fragebogen. Können wir ja mal ausfüllen. Und ja, wir können ihn gleich mal kurz, können mal einen Blick drauf werfen, ich habe es noch nicht geschafft. Ja, da wurde dann erstmal versucht, vorweg mit einer Akzeptanzkampagne diese Volkszählung irgendwie den Leuten schmackhaft zu machen. Mhm. Das Ganze hat 46 Millionen D-Mark gekostet. Also halb so viel, also für jeden Bundesbürger. Wenn die Zählung stimmt. 500.000, ja. Die Zählung stimmt. Ja, unglaublich, ne? Also was da für eine Menge ausgegeben werden. Ja, mehr als 1.000 Bürgerinitiativen gab es, die gegen diese Volkszählung waren. Mhm. Und hat aber alles nichts gebracht. Ja, es wurden, hat vielleicht doch was gebracht, man weiß es nicht, denn es wurden dann auch zu Boykott und Sabotage aufgerufen, unter anderem bei einem Bundesligaspiel. Aha. Ich weiß leider die Begegnung nicht mehr. Da stand ganz groß auf dem Rasen, boykottiert und sabotiert die Volkszählung. Echt? Guck an. Und das Spiel hat stattgefunden? Das Spiel hat stattgefunden mit Fernsehpublikum. Jetzt kann muss man natürlich was dagegen tun. Ja. Genau, das ist es. Man hat versucht, das vom Rasen zu entfernen und das war so hartnäckig und gegen sich. Ja. Und man hat seinem Kniff gegriffen. Hat den Rasen man hat den Bundespräsidenten angerufen. Ja. Hat sich sein Einverständnis eingeholt. Aha. Und hat vor den Satz geschrieben, noch was hingeschrieben. Der Bundespräsident und dahinter nicht. Womit dann der Satz rauskam, der Bundespräsident boykottiert und sabotiert die Volkszählung nicht. Ja, das ist doch mal eine clevere Idee. Und dann, das hat man alles wegen dem Fernsehpublikum gemacht. Ja. Damit, Ah, das ist doch mal clever. Ja, die Zählung hat dann wirklich stattgefunden. In einigen Bundesländern waren bis zu 13% der Fragebögen nicht ausgefüllt. Aha. Viele Fragebögen wurden vorsätzlich falsch ausgefüllt. Ja. Und trotzdem hat man gesagt, dass man das Ergebnis so als doch sehr brauchbar anerkennt. Ja, und das ist halt. Ja, ich frage mich, so eine Volkszählung, ich meine, in Deutschland ist doch Meldepflicht eigentlich. Ja, wenn du jetzt nicht gemeldet bist, warum auch immer, warum würdest du denn den Fragebogen ausfüllen? Das habe ich mich auch gefragt. Aber bei der Meldung, bei den meldepflichtigen Leuten ist es natürlich auch so, es gibt einige, die ins Ausland abwandern, die sich gar nicht abmelden. Und ach so, entsteht so eine Grauzone. Aha. Die allgemeinen Sachen kann ich nachher noch ganz kurz drauf eingehen. Lass uns mal kurz auf diesen Volkszählungsbogen gucken. Ne? Also Volkszählung 1987. Ja. Ganz lustig, Multiple-Choice-mäßig, wo man muss einen Bleistiftstrich machen. Das kennt man, glaube ich. Ach, ich hatte mal eine Prüfung gemacht. Keine Xe, nur Bleistift. Da macht man einen Bleistiftstrich genau in dieses Feld rein und dann wird das maschinell auslesbar sein. Ah. Also Sie wollen wissen, Geburtsangaben, ne? Geburtsmonat und Geburtsjahr, welches Geschlecht, den Familienstand. Ja. Dann die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, dann Staatsangehörigkeit ist klar. Die üblichen Fragen. Das ist lustig, da haben wir nur Deutsch, Griechisch, Italienisch, die übrigen EG-Staaten, Jugoslawisch, Türkisch und ja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, das wird jetzt anders sein. Ja. Dann wird von Ihnen noch eine weitere Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland bewohnt, einschließlich West-Berlin, ne? Das ist natürlich von 87. Dann falls ja, dann soll man, wer da überwiegend die Wohnung benutzt, wie viele Stunden man arbeitet. Echt, sowas interessiert die? Ja, hier, sind Sie erwerbstätig, Vollzeit, Teilzeit? Echt, oh, das ist aber, finde ich, schon ganz schön krass, weil für die heutige Zeit, wo Datenschützer immer auf den Plan gerufen werden. Schulabschluss, ja. Berufsausbildung. Dann als was man ausgebildet ist, wie lange die Ausbildung gedauert hat, Anschrift und Name der Arbeitsstätte. Aha. Also warte mal, seinen richtigen Namen gibt man jetzt scheinbar nicht an. Stimmt auch die Personalausweisnummer. Nee, es darf ja nicht personenbezogen sein. Ja, ich glaube, das Manko haben Sie ja schon beseitigt. Dann das ist auch sehr lustig. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie hauptsächlich? Ja. Zu Fuß, Fahrrad, Pkw, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Eisenbahn, Bus, Motorrad, Moped, Mofa. Wie lange brauchen Sie auf dem Weg zur Arbeit? 15 Minuten? 15 können Sie genau ausrechnen, genau, wann du unterwegs genau. Du musst mal nicht deine richtigen Daten, nee, wo du wohnst auch, du musst nicht deine richtigen Daten angeben, aber wo deine Arbeitsstätte ist. Ja. Und du kannst den Kreis ziehen und wissen, wo du wohnst. Nein, das hat noch einen anderen Hintergrund, das kann ich aber auch gleich erklären. Dann sind Sie zurzeit tätig als Facharbeiter, Angestellter, Auszubildender und so weiter. In welchem Wirtschaftszweig bist du tätig? Welche Tätigkeiten, welchen Beruf üben Sie aus? Und ob man eine Nebenerwerbstätigkeit hat und ob die landwirtschaftlich oder nicht landwirtschaftlich ist. Mhm. Ja, das ist übrigens, der hat auch eine Original, also man muss quasi. Sagen, ja, man muss halt sagen, ist aus dem Internet, ist jetzt nicht der Originalbogen. Wie kommt der Fragebogen eigentlich zu dem Bürger? Per Post, direkt adressiert. Den kann man sich auch, keine Ahnung. Also der liegt bestimmt im Bürgeramt aus, oder? Ja, Sie hatten irgendwas gesagt, dass Sie nicht ausgefüllte Exemplare rumliegen hatten. Also das kann durchaus sein. Also ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man sowas abdecken will. Die ganze Geschichte nennt sich ja auch Zensus, ne? Aha. Das ist so eine Zählung. Und die gibt es übrigens schon seit, wie lange denkst du? 16 Jahre. Ach, 3800 Jahre vor Christi wurden schon Volkszählungen gemacht. Unglaublich, aber war im antiken Babylon. Aha. Ja, die letzte Volkszählung, die offizielle in Westdeutschland, war ja die von 1987 und dann gibt es 1981, war die in der DDR gewesen. Ja. Ja. Und 2007 hat man eine Volkszählung auf andere Art und Weise eingeleitet, über die Steuernummer. Jeder Mensch muss jetzt eine Steuernummer haben. Und genau. Wenn ich mich nicht täusche, sind es auch Kinder, die eine Steuernummer haben. Ja, jeder hat seine eigene persönliche Steueridentifikationsnummer. Und damit ist auch eine Zählung möglich. Also, das ist auch eine Art und Weise, wie man so eine Zählung macht. Das heißt also, wer nicht gemeldet ist, aber eine Steuererklärung macht, aber das macht für mich doch keinen Sinn. Ja, macht nicht wirklich Sinn. Aber die nehmen auch wirklich so eine Teilwerte manchmal nur. Sie machen zum Beispiel in kleinen Gemeinden mal eine Zählung und ermitteln dann daraus, rechnen das dann hoch. Ach so. Na, ja gut, Schätzung. Halt. Ja, und wenn du sagst, wofür muss man das alles wissen, ist unter anderem, um eben den Haushalt eines Staates ermitteln zu können, ne? Damit du weißt, wie viele Steuereinnahmen brauchst du und so eine Geschichten. Ja. Dann eben auch, um Infrastruktur auszubauen. Ne? Und früher wurden die Zählungen nur bei Männern, also wurden nur Männer gezählt, waffenfähige Männer. Da war es halt dafür, genau, um zu wissen, wie viele Leute habe ich für einen Krieg. Ja. Ja. Aber ich finde es irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, habt ihr gehört in den Medien, jetzt ist wieder eine neue Volksstelle 2011, genau. Und zwar Zensusrunde 2011, ja. Weil wir, Deutschland und ich glaube auch Schweden, haben 2000 und 2001 gewachsen. Nicht mitgemacht. Aha. Ja. Ja, also mal gucken. Also wie das dann abläuft, da gibt es sogar so ein Zensusgesetz. Und es ist tatsächlich so, dass es auch wirklich vorgeschrieben ist. Also alle 10 Jahre ist so eine Volkszählung Pflicht. In den meisten Ländern. Also ich kann mich erinnern, dass wohl jetzt auch schon die ersten Datenschützer wieder Rabatz machen, sage ich mal. Ja. Und da wohl auch vor Gerichte ziehen. Und ja, wie gesagt, das wird bestimmt wieder ordentlich verzögert werden. Ja, wenn ich das gesehen habe, was da draufsteht, was du beantworten musst, also das ist ja schon sehr viele persönliche Daten. Ah. Und da kannst du ja gleich dein Profil bei Facebook oder ja, sonst genau. was ausgeben. Dann sollen sie auf Facebook abgrasen. Ja, genau. Übrigens, nach der Wiedervereinigung war auch eine Volkszählung geplant, aber die wurde noch nicht durchgeführt. Also es scheint echt ein riesiges Problem zu sein, so eine Volkszählung irgendwie. Ja, weil jetzt eine Menge Daten sind und gerade in der heutigen Zeit, ich meine, viele meckern über Google, aber guck dir an, was da drauf steht. Ne? Ja. So als simples Beispiel. Ja, im alten Rom haben sie alle 5 Jahre eine Volkszählung gemacht. Hm? Ja, und in manchen Ländern, also selbst in Laos oder so, ne, in also afrikanischen Drittweltländern, wurden auch Volkszählungen gemacht. Aha. Ja, und wie gesagt, 10 Jahre ist wohl diese Richtlinie, wie es durchgeführt werden soll. Aber ich denke, die werden auch zukünftig schleichend laufen, die Volkszählungen, dass wir es gar nicht mitkriegen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass wir da noch eine Menge von hören werden. Und ja, mir war das Thema neu. Ja? Ich fand es interessant mit den Geldscheinen. Also da wirklich. Das wusste ich noch nicht. Ne? Ja, da habe ich mich nur gefragt, ob ich mit einem Geldschein, auf dem ich eine Nachricht hinterlasse, ob ich damit auch bezahlen kann. Sicher nicht, weil das ja dann kein richtiger Geldschein mehr ist. Ja, dann ist aber auch blöd, dann macht der Geldschein ja nicht die Runde. Kann passieren. Auf Münzen schreiben. Oder du sorgst für Stau halt an der Kasse, wenn du diskutierst. Da hast du Aufmerksamkeit. Ja, ja genau. Das ist so viel zum Thema Volkszählung. Richtig. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Ja, wollen wir erstmal den Leo ranlassen oder Musik machen oder wollen wir gleich die Fußballgeschichte, denke ich, würde ich dann eher. Machen wir nach der Pause. Ach, dann lass uns mal Leo erstmal, ne? Ja, wir holen jetzt mal Leo ran. Dann können wir überlegen, worüber wir uns gleich weiter unterhalten. Genau, Leo erzählt einen schönen Witz und ihr dürft jetzt mal reinhören. Viel Spaß. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Hallo, ich bin der Leo, ich erzähle euch jetzt einen Witz. Kommt eine Frau mit dem Baby umarmt in den Bus, da sagt der Busfahrer, was haben die denn da für einen hässlichen Vogel? Da sagt die Frau zu einem Mitfahrer, wissen Sie was, der Busfahrer hat eben mein Kind beleidigt. Na, dann gehen Sie sich mal beim Busfahrer beschweren, ich halt in der Zeit ihren Affen. Ja, sehr witzig. Ah, stell das Lachen. Genau. Nee, ich kannte den Witz ja schon. Ich habe ihn ja schon gehört. Hast du ja gestern schon erzählt, Leo. Ich kannte den auch schon. Ja. Ob dieses Kind auch bei der Volkszählung dabei ist? Es gehört ja auch zum Volk, so gesehen. Ja. Ach, übrigens, da fällt mir gerade noch ein, auch noch was zum Erfinderreichtum bei Volkszählung. Hm? Die haben damals die Feuerstellen gezählt. Und haben dann anhand der Feuerstellen. Haben sie gesagt, da wo Feuer gemacht. Ist, müssen 3 Leute sitzen. Genau, so ungefähr, aber wirklich. Also haben gesagt, im Schnitt sind so viele Leute an so einem Feuer. Ne? Dann bin ich eigentlich mal, wie viele Einwohner hat jetzt Deutschland? 80 Millionen? Vielleicht haben wir ja dann. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Da können wir ja dann im Tippspiel einen Wert ermitteln. Wie hoch ist die neue offizielle Einwohnerzahl von Deutschland? Dann nehmen wir einfach die Teilnehmer im Tippspiel. Das müssten dann ja so 10% sein. Und rechnen das hoch. Ja. Mal 8 Millionen und dann kommen wir rum. Genau, Tippspiel. Da hast du uns ja schon super hingebracht. Genau. Aber das machen wir erst nach der Werbung. Hast nach, du der ja, Werbung? Nach der Musik, ne? Nach der Musik. Ja, hast du denn noch irgendwelche anderen Themen? Nö, erzähl mal, Stefan. Ja, du hattest mir noch gesagt, ich sollte ein paar Meldungen noch mehr raussuchen. Ja, da waren ein paar gute Sachen dabei. Genau, es gibt ja so den Spruch irgendwie, du kriegst die Tür nicht zu und der passt ja im Moment zur Deutschen Bahn so ein bisschen. Da gehen ja auch nicht immer die Türen zu. Beziehungsweise ja. Fallen raus. Ach, siehst du, da dachte ich, dem widmen wir sogar ein eigenes, komplettes Thema. Ach so? Echt, wir können gerne drüber reden. Nee, ich fand es ganz interessant. Und also zwar, ich fand es krass, was alles passieren kann. Ja. Das ist immer cool. Also genau, ich fasse nochmal zusammen. Also vor ein paar Wochen ist auf einer Fahrt eines ICEs von, muss ich gucken, von Amsterdam nach Basel während der Fahrt eine Tür aus den Angeln quasi geflogen. Das Dumme war, dass natürlich bei voller Fahrt auch gerade ein Zug entgegenkam. Ui, ui. Und ja, im Speisewagen quasi... Die Kartoffel vom Teller fiel. Naja, wir lachen jetzt, es ist eigentlich makaber. Ich glaube, würden wir in dem Zug da sitzen, dann wäre es, glaube ich, anders gewesen. Nein, also einige Schwerverletzte und ja, sah schon übel aus, was man da so gesehen hat. Und jetzt steht auch die Ursache fest. Hat es da denn Leute aus dem Zug rausgezogen? Weil ich stelle mir gerade vor, wenn da... Ist ja ein Geschwindigkeit... Wenn zwei Züge... Nee, aber wenn zwei Züge... Habe ich nichts gehört. Okay. Also ich glaube, die Tür haben sie mittlerweile auch gefunden. Ach so, nee, wie wurden die Leute denn dann verletzt? Wodurch? Am Speisewagen. Ja, wodurch? Na, die Tür ist durch die Fenster durch, zack... Also im schlechtesten Fall hätten die ja auch alle geköpft werden können. Hat wenn man so innen? Will. Naja, durch die Fenster. Ah. Na, also es ist schon krass. Und der Gegenzug auch beschädigt oder so? Nee. Naja, die Tür war draußen, ja. Ach, der Gegenzug, der hat, okay, jetzt verstehst du ja. Ich dachte, genau. Der beschädigte Zug, da waren die verletzten Leute drin. Nein, in dem Entgegenkommen. Dem oh ja, okay, alles klar. Ha. Ja. Ja, Ursache? Ursache war eine lockere Verriegelungsstange an der Tür. Die sind doch dreifach gesichert. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Also es war ein ICE-3-Zug und die Verriegelung, also es gibt drei Stück, eine mittlere, eine untere und eine obere. Und die mittlere und untere waren nicht verschlossen. Also es gibt wohl einen Unterschied zwischen verriegelt und verschlossen. Genau. Und es ist wohl so, dass in diesem Zugtyp gibt es nur eine Anzeige für, was war das, verriegelt, glaube ich. Aha. Also wenn die irgendwie einhakt, aber nicht für verschlossen. Und deshalb wurde dem Zugführer natürlich nicht angezeigt, dass sie nicht zu ist. Der richtig. Kann mit einer unverriegelten Tür fahren. Ne, mit verriegelt war sie, aber nicht geschlossen. Also es ist ja, wahrscheinlich Deutsche Bahn, Deutsch, sage ich jetzt mal. Ja, wo ist der Unterschied? Sie war definitiv nicht gesichert. Nein. Eine ungesicherte Tür. Genau, also die war halt nur oben richtig fest und unten in der Mitte nicht. Ergibt irgendwie gar keinen Sinn, warum man mit einer ungesicherten Tür fahren kann. Ja, aber die neueren Züge, die haben halt beide... Merkmale, das heißt, im Führerstand siehst du, ob die verriegelt und verschlossen ist. Und wie passiert sowas? Ja, Wartungsfehler vielleicht, technischer Defekt. Ja, und die Folge ist halt, dass jetzt viele ICE-3-Züge zu einer Sonderwartung in die Werkstatt gefahren sind. Diese Wartungswerkstätten, die müssen ja einen Umsatz haben im Moment also und einen Arbeitsandrang. Das ist die Geschäftsidee, ne? Mach eine Werkstatt auf, du verdienst Geld. Und der Verkehrsminister hat auch ordentlich zu tun, ne? Genau. Das scheint irgendwie in diesem Jahr die Top-Job zu sein. Das ist der Winter, man konnte ja nicht rechnen, dass im Winter Schnee fällt. Ja, es ist schon ärgerlich, ne? Aber der ICE ist sonst nicht so anfällig, oder? Also da war ja mal mit der Neigung mal irgendwas gewesen. Ja, mit das passiert. Ist halt Technik, moderne Züge. Ja. Kann man ja nicht testen vorher. Ja, die Frage ist, ob es vermeidbar gewesen wäre. Ja, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja, so ist es halt, ne? Und da haben wir ja noch eine Meldung, passend zur Deutschen Bahn, beziehungsweise mehr zur S-Bahn, aber es ist ja eins. Hatte ich dir auch geschickt. Und zwar ging es um einen kranken Stellwerker. Erinnerst du dich? Da habe ich jetzt die Brisanz des Themas nicht sofort erkannt. Nein, naja, brisant ist es nicht, aber lustig. Was war denn gewesen? Ja. Es gab einen Samstag, wo plötzlich unverhofft die S-Bahn nicht fuhr zwischen Strausberg und Strausberg Nord, wo sozusagen von hier auf jetzt ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. Und natürlich denkt man da ist vielleicht irgendwas kaputt. Na, am Wochenende war das. Also. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass der Grund dafür einfach nur der war, dass der diensthabende Stellwerker krank war und kein Ersatz gefunden wurde oder kein Ersatz beordert wurde. Es war wohl billiger, einen Schienenersatzverkehr einzurichten, als einen Ersatzstellwerker zu suchen. Sowas gibt's halt auch. Was ne? macht so ein Stellwerker? Der sitzt im Stellwerk, stellt die Weichen, überwacht den Zugverkehr, Schienenverkehr, würde ich sagen. Das ist bestimmt auch eine komplexe Thematik, ne? Weichen stellen. Ich meine, du musst ja die richtigen Weichen stellen. Das ist jetzt nicht so bei U-Bahn nicht so wirklich der Sinn, weil die fährt eigentlich nur geradeaus. Aber ganz so einfach ist es dann nicht. Nein, die hat ja auch viele Weichen. Die muss ja aufs richtige Gleis kommen. Ja. Wobei bei der U-Bahn ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders, weil das ja auch viel automatisch passiert, würde ich schätzen. Ja. Aber es muss schon überwacht werden. Ne? Da sind immer Menschen am Werk. Ja, trotzdem sehr lustig, fand ich. Ja. Genau. Da hat er die Bahn und die BVG war das andere? S-Bahn. Da hat die Bahn ja wieder mal für Unterhaltung gesorgt. Ja. Aber ich glaube, die Bahn und die S-Bahn sind sich eh nicht ganz so grün. Ich habe gehört, dass da schon mittlerweile fast nur die Hälfte des Geldes an die S-Bahn fließt. Ja? Ja. Also die Bahn finanzierte die S-Bahn. Ja klar, ist ja ein Mutterkonzern. Ja. Genauso und wie die S-Bahn die in Hamburg. Die haben wohl auch das Geld enorm gekürzt. Und ja. Naja, aber es sind ja auf einem guten Weg, alles zu verbessern. Und inwiefern? Naja, die scheinen ja aus den Fehlern so ein bisschen gelernt zu haben. Ne? Also ja, mal schauen. Was im Sommer passiert, kann ja keiner damit rechnen, dass es 30 Grad warm wird. Ja, ja genau. Wenn wir die Heizung ausfallen, das ist ärgerlich. Okay, ich würde sagen, wir machen... Oder genau. Hast du noch einen? Nee, jetzt nicht. Wir machen jetzt Musik, würde ich sagen. Und dann geht es ums Tippspiel. Dann ist Fußball angesagt. Genau, Fußballfieber. Und ich kann euch schon mal die Angst nehmen. Ich habe auch kein Interesse an Fußball, aber es wird was für euch. Das sieht man an deinen Tipps, ja. Alles klar, dann hören wir uns gleich wieder. Genau, bis gleich. Und wir kommen jetzt zu einem Highlight dieses Jahr, natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Ganz klar, muss man sagen, die Nummer 1 an Sportevents nach den Olympischen Spielen und der Synchronschwimm-Weltmeisterschaft. Ja. Die könnte man eigentlich auch mal tippen. Das wäre es doch, ne? Da hätte man sogar Ahnung von. Genau, und... vielleicht sagst du erstmal allgemein, was du... Das haben wir zum Anlass genommen, genau. Für unser Tippspiel, OST heißt es, OST, das Online-Sport-Tipp-System. Dann müsste es ja OSTS heißen. Ja. Online-Sport-Tipp. Online-Sport-Tipp, genau. Hast du ja mal ins Leben gerufen mit deiner Football-Saison, aber Football gibt es ja nicht mehr. zumindest nicht in Berlin. Und da fällt mir ein, Bundesliga-Fußball gibt es ja bestimmt auch bald nicht mehr in Berlin. Ach so? Ah ja, er hat da. Siehst du, jetzt muss ich jetzt nicht Fußball, genau. Deine ganzen Witze abnehmen. Siehst du, genau. Oh, da kommt eine dunkle Wolke. Müssen wir uns beeilen. Ja, ich glaub, wenn ihr den Podcast hört, ist eine Hertha-Wolke. Genau. Am 1. Mai, wenn dieser Podcast rauskommt, ein wichtiger Tag. Nicht nur für die Steinewerfer anscheinend, sondern auch für die Fußball-Bundesliga. Denn da könnte das Schicksal von Hertha besiegelt werden. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, das wisst ihr vielleicht. Und wir tippen aber jetzt. Ne? Wir tippen jetzt den. Sag mal, du hattest doch eine Feature-Liste von dem Tippspiel. Richtig, oder die habe ich nicht. Also, wir können es mal kurz zusammenfassen. Versuchen wir noch die Internetverbindung herzustellen. Oh Mist, haben wir kein Internet, schade. Features vom Tippspiel. Also, ihr seid natürlich aufgerufen, ihr dürft mitmachen, ihr sollt mitmachen, wir würden uns riesig freuen. Sagt euren Freunden, Kumpels, Kollegen oder wen auch immer Bescheid. Und ihr tippt dann mit in dem Tippkreis von blog.über.de. Das ist sozusagen eine eigene virtuelle Tabelle. Da machen dann alle Teilnehmer mit. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, wir wollen aber mit unseren Freunden auch noch eine eigene Tabelle haben, dann richten wir euch das auch ein. Das ist kein Problem. Das machen wir gerne für euch. Ja, wie sieht es aus mit der Bundesliga? 1. Mai, vorletzter Spieltag, wollen wir den noch tippen? Oder? Den können wir tippen, ja. Das schreibe ich jetzt aber hier nicht mit. Ich mach das. Nö, das kannst du ja ansagen. Genau. Ich habe ja die Partien hier. Du musst mir die... Genau, also 1. Mai ist der vorletzte Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison. Da könnten Entscheidungen fallen, die Meisterschaft könnte vorentschieden werden oder sogar entschieden werden und die Abstiegskandidaten könnten feststehen. Und da ist natürlich Abstiegskandidat Nummer 1 Hertha BSC. Und ich denke mal, wenn man es realistisch sieht, die haben... Ja, du hast deinen Humor nicht verloren, das finde ich gut. Ich habe auch keinen Bezug. Man muss einfach mal sagen, als Sport. Fußballfan, es ist hoffentlich endlich vorbei mit den ständigen Ausreden nach Niederlagen und die Schiris waren schuld und wer die ganze Saison im Prinzip da unten verbracht hat, der gehört nicht in die erste Liga. So einfach ist es. Genau, und dann gibt es ja noch eine Wette, welches Team schießt das erste Tor am 33. Spieltag? Das ist natürlich eine Chance von 1-18, aber ich sag mir... Aber schöne Zusatzwette. Hannover. Schöne Zusatzwette. Hannover macht das. Ah, die Scorpions haben... Ja, herzlichen Glückwunsch nach Hannover, genau. Die Hannover Scorpions, wobei mir meine Kollegen gesagt haben, die aus Hannover kommen, die spielen ja gar nicht wirklich in Hannover. Das wäre so, als wenn Potsdam deutscher Meister wäre. Ach so? Ja. Okay. So ist es wohl ungefähr. Als wenn Potsdam für Berlin deutscher Meister wäre. Ja, so ungefähr, ja. Okay. Also als wenn Potsdam mit einem Berliner Namen auftreten würde, ja, okay. Sozusagen. Ja? So, zum Fußball wird nur noch eine Anekdote aus der Fernsehzeit. Hatte ich bestimmt schon mal erzählt. Ah ja, die du Ergebnistafel beim Fußball gemacht. Und während der Nachrichtensendung wunderte ich mich, dass die Sprecherin völlig andere Sachen vorlas, als ich auf der Tafel stehen hatte. Ja, die, weil? Ja, stand da... Kaiserslautern gegen Kaiserslautern 3-4. Ja. Hertha gegen Hertha 2-1. Na toll. Die komplette Tafel. Hatte ich vergessen, die zweite Spalte der Tafel noch. Wieder geschlampt und nicht gegengelesen. Aber wie sagt man beim Fernsehen so schön? Das sendet sich weg. Versendet genau, sich. Ja. Genau, das ist auch ein schönes Schlusswort. Haben wir jetzt noch unbedingt was vergessen? Nö. Musst du noch jemanden grüßen? Nö. Achso, ich sollte nochmal sagen, von einem unserer Zuhörer, ja? Der den Computerspiel-Podcast gehört hat. Er war sehr erstaunt darüber, dass wir uns dieser Thematik gewidmet haben und fand es interessant. Ja. Also er scheint viel wiedererkannt zu haben. Ja, das ist doch schön. Das freut uns, wenn wir da Feedback haben. Und ich grüße jetzt noch, wen grüße ich denn? Ja, beim Tippspiel hast du gesehen, macht jemand mit. Ich grüße einfach mal Manu jetzt hier so. Ah, okay. Dann grüße ich der oder die auch. Ne? Manu? Die Manu. Genau. Die Manu grüße ich dann auch. Genau. Ja, und dann ist damit, wünschen wir euch offiziell der Podcast-Leserin des Tages. Richtig, genau. Einfach so. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit, zwei schöne Wochen. Ja, dann höre ich mir glatt jetzt mal die erste Podcast-Folge nochmal an. Mit unseren Telefonstreichen, glaube ich, war die noch, ne? Genau. Wie spät ist denn das? Okay. Jetzt wollen wir deine Mama gehen. Zuhören. Genau. Und freut euch auch nächste Woche wieder auf Leos Witz und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.